Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App und zwar der App News Republic. Alle Ihre Nachrichten jederzeit. Universal App, Gratis App, Apple Watch App möglich. Versionsnummer 6.2.2 liegt vor, 49,6 MB groß. Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und bei 5.948 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Vollkommen zu Recht, würde ich da mal behaupten. Ich lese mal was aus der Beschreibung vor. Die Nachrichten-App, die mit allen für Sie relevanten und aktuellen Meldungen. Über 1650 hochwertige Anbieter von Tageszeitungen, Newsmagazinen, Nachrichtenseiten und Blogs in einer App. Dazu sehen, was Freunde und Bekannte über aktuelle Nachrichten denken und schreiben. Das wird möglich durch das neue und innovative persönliche Nachrichtenprofil bei News Republic. Außerdem besticht die kostenlose und mit erfolgreichste Nachrichten-App durch elegantes Design mit konkurrenzloser Vielfalt. Top-Neuigkeiten aus Politik, Sport, Technik und Wirtschaft sowie allen weiteren aktuellen nationalen und internationalen Themen. Perfekt optimiert für Smartphones und Tablets ist News Republic ein Muss für alle, die nie mehr Breaking News verpassen wollen. Auch lokale Informationen über Städte wie Berlin, Hamburg, Frankfurt oder München gehören zu den Angeboten, genauso wie der Witz des Tages und das Tageshoroskop. Und so funktioniert die App. App öffnen und aus Millionen von Themen Ihre Favoriten aussuchen, weiterklicken und Ihre Artikel inklusive aller Breaking News sofort genießen. Drittens, Ihr eigenes Nutzerkonto erstellen und sofort Freunden, Bekannten und Experten folgen. Nun können Sie sehen, welche Artikel von Ihren Freunden kommentiert und geteilt oder mit einer Stimmung versehen wurden. Übersichtlich. Die neuesten Meldungen zu Ihren Lieblingsthemen und alle Breaking News optimal dargestellt. Smart. News Republic lernt, was Sie interessiert und personalisiert automatisch Ihre Themen. Interaktiv. Erstellen Sie Ihr eigenes News-Profil und sehen Sie jederzeit, welche Artikel Sie und Ihre Freunde geteilt, kommentiert oder gemoodet haben. Gemeinschaftlich. Folgen Sie Experten und lesen Sie die dort empfohlenen Artikel. Starten Sie den Wettkampf und sehen Sie zu jederzeit in der Rangliste, wie viel Sie im Vergleich zu Ihren Freunden und Anhängern News Republic nutzen. Vollständig. Genießen Sie vollständige Artikel mit Fotos und Videos aus den besten Quellen der aktuellen Presse- und Nachrichtenlandschaft. Personalisiert. Wählen Sie nur die Informationen und Themen aus, die Sie interessieren und personalisieren Sie Ihre Startseite. Gründlich. Entdecken Sie weitere Themen mit TagNav, unserem innovativen Nachrichtennavigationssystem. Personalisieren. Fügen Sie eigene RSS-Feeds Ihrer Lieblingswebseiten hinzu. Hunderte lizenzierte Quellen, wie zum Beispiel Stern, Tagesschau, dpa, euren News-Kicker und viele mehr. Ich muss sagen, das funktioniert gut. Also, ja, man kann halt sagen, irgendwie da will ich Meldungen herhaben und da will ich Meldungen herhaben und dann noch Themengebiete und dann kann man seine News da sich durchlesen und das Ganze in einem schönen Gewand, was schön ins iOS-Design passt, meiner Meinung nach, was vollkommen unnötig ist, meiner Meinung nach, ist dieses, dass man anderen Nutzern folgen kann, dass man irgendwelche, ja, was ich eben hier vorgelesen habe, eine Rangliste hat, etc. Das brauche ich nicht in einer News-App. Deswegen wird News Republic, werde ich als Nachrichtenquelle weiterhin benutzen. Allerdings nicht auf dem iPhone. Auf dem iPhone konzentriere ich momentan eigentlich so, ja, wo man halt schnell Nachrichten lesen kann. Also irgendwie Tagesschau-App, ZDF-App vielleicht noch und die FAZ-App. Und News Republic wandert einfach auf das iPad. Da kann man, da hat man eine größere Ansicht und da sieht das Ganze auch noch schicker aus als auf dem iPhone. Und iPhone schnelles Lesen, iPad gerne auch ein bisschen mehr. Download-Empfehlung meinerseits, wenn man noch eine Nachrichten-App sucht und ansonsten auch. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an